Today, guys, we are going to talk again. So, heute, Leute, werden wir wieder mit euch sprechen. What would you like to talk about? So, über was möchtest du sprechen? Ich weiß nicht. Was möchtest du darüber sprechen? To talk about prayer. Ah, ich möchte über Gebet sprechen. So, can I? Kann ich? Oh, I know. I see. Ah, ich weiß über was. Wir werden darüber sprechen. How can I pray a prayer that will be answered? Wie kann ich beten, dass meine Gebete erhört werden? It's very simple. Ganz einfach. Don't pray. Hör auf zu beten. What? Was? What? Was? Well, if you don't pray, you never have the problem that the prayer hasn't been answered. Ja, wenn du nicht betest, da hast du nicht das Problem, dass deine Gebete nicht erhört werden. You know, that's actually a really good question. Und wisst ihr, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Und wir werden darüber reden. You know, I believe that Christians have basically not understood what prayer really is all about. Ich glaube, dass die meisten Christen überhaupt nicht verstanden haben, um was es beim Beten geht. In a seminar at a church here in Sao Paulo. Ich habe eines Tages in einem Seminar gelernt hier in Sao Paulo. And it was a 3-day seminar. Und es war ein Seminar von 3 Tagen. And as a part of that seminar one afternoon. Und eines Nachmittags, als ein Teil von diesem Seminar, about something that I call appropriating faith. Habe ich über etwas geredet, was ich nehmender Glaube nenne. And here is how appropriating faith works. Und hier ist, wie dieser nehmende Glaube funktioniert. And I know this because Jesus woke me up one night. Und ich weiß dies, weil Jesus mich eines Nachts aufgeweckt hat. He talked to me about this. Und er hat mit mir darüber geredet. Did I say Jesus? Oh, habe ich Jesus gesagt? Sorry, that was not true. Ah nein, das ist nicht so. So used to be woken up by Jesus. Ich bin es so gewohnt, bei Jesus aufgeweckt zu werden in der Nacht. So that night it was God the Father. Aber in dieser Nacht war es Gott der Vater. He woke me up and he talked to me about appropriating. Er hat mich aufgeweckt und hat mit mir über diesen nehmenden Glauben gesprochen. That weekend at the seminar, this was part of the seminar. Also an diesem Wochenende, an diesem Seminar, war dieses Thema ein Teil des Seminars. You know, when the pastor asked me to do a seminar, he didn't know what I would talk. Und als der Pastor mich gebeten hat, dieses Seminar zu machen, wusste er nicht, worüber ich sprechen werde. So here's what I taught. Und hier ist, was ich gelehrt habe. Appropriating faith means we take what Jesus paid for on the cross. Nehmender Glaube bedeutet, dass wir das nehmen, was Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. And I said that. Und ich habe dies gesagt. 4 Dinge. Number one. Erstens. Nummer 1. Stop asking. Hört auf zu bitten. And I really emphasize that. Und ich habe das sehr unterstrichen, diesen Punkt. Zweitens. Dois. Say thank. Sag danke. Gardo. Number 3. Drittens. Number 3. Believe it. Glaube es. Number 4. Viertens. Quatro. Then act on it. Lebe es. Agiere auf das. How stupid it is, how we keep asking God and asking God and asking God. Und ich habe darüber geredet, wie es blöd ist, wenn wir einfach nicht aufhören, Gott zu bitten und zu bitten und zu bitten. Pedindo para Deus. And I said that night God said to me. Und ich habe ihnen erklärt, dass in jener Nacht Gott mir gesagt hat. Long my children are trying to convince me to give them so many things. Den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder mich davon zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. But all day long. Aber den ganzen Tag. I'm trying to convince my children that I have given them everything through the versuche ich, meine Kinder zu überzeugen, dass ich ihnen durch das Kreuz schon alles gegeben habe. As the cross. So what happened? Und was passiert? We think prayer has to do with asking God. Wir denken, dass es beim Beten darum geht, dass wir Gott für Dinge bitten. Und jetzt haben wir das Problem. How can we pray so that it will be answered? Wie können wir beten, dass unsere Gebete beantwortet werden? That's the completely wrong perception. Aber das ist die total falsche Wahrnehmung oder Frage. Yeah, what happened at this seminar was really fun. Aber das, was an diesem Seminar passiert ist, war wirklich lustig. Because the wife of this pastor, she is very, very honest. I mean, she's very real. Weil die Frau dieses Pastors ist sehr, sehr echt und real. Go to this restaurant. Und wir sind da in dieses Restaurant gegangen und wir haben Mittag gegessen. And the wife sits right across from me. Und die Frau von dem Pastor sitzt gerade vis-à-vis von mir, also gegenüber, und meine Frau an meiner Seite. Across from my wife. You pass- und der Pastor gegenüber meiner Frau. Und er hat gesagt, Pastor Reinhardt. Pastor Reinhardt. I know there are people who do that. Ich weiß, da gibt es Leute, die das machen. Aber mach das nie mit mir. Und nenn mich einfach Reinhard. Und wenn du nicht weißt, wie mein Name zu sagen, dann sage mein Freund. Oder nenn mich Bruder oder irgendetwas, aber nicht Pastor, bitte. Aber er hat mir das so gesagt. Er hat gesagt, ich hatte überhaupt nicht gemocht, was du diesen Nachmittag in unserer Gemeinde gepredigt hast. Weil diese Gemeinde hatte die Idee, dass je mehr wir Gott bitten und je intensiver wir diese Bitte darbringen, umso mehr wird uns Gott antworten. Und alle versuchen immer, diesen Schlüssel zu finden, dass Gott dann die Gebete beantwortet. Aber der Schlüssel, um die Gebete beantwortet zu haben, ist, hört auf, so zu beten, wie ihr immer gebetet habt. Und er hat gesagt, ich habe überhaupt nicht gemocht, die Art und Weise, wie du über das Thema geredet hast. Jetzt werden die Leute aufhören zu beten. Es ist wie wenn diese Pastoren vor der Gemeinde steht und sie sagen, intensiver bitte, betet intensiver. Ich will eure Stimme hören. Ich habe da schon immer gedacht, Entschuldigung? Wenn es ja beim Gebet darum geht, dass wir mit Gott sprechen, und der Pastor will meine Stimme hören, ist das nicht etwas sehr unhöflich? Auf Englisch sagt man dem ein Lauschangriff oder belauscht werden. It's like listening into my conversation with God. Why do you want to hear? Es ist wie der Pastor will in mein Gespräch mit Gott hineinhören. Wieso? Lauter Leute, lauter. That was how this church believed. Und das war auch so, wie diese Gemeinde funktionierte. I don't like what you preach. Und er sagte, ich mochte nicht, was du da gelehrt hast. I said, I'm sorry. Und ich habe gesagt, es tut mir leid. I mean, you asked me to do a seminar, I'm sorry. Ich meine, du hast mich gebeten, ein Seminar zu machen, es tut mir leid. I looked at him and said this. Und dann habe ich ihn angeschaut und ihn gefragt, darf ich dir eine Frage stellen? How many of every single prayer that you've answered over the last 10 years of your Christian life have been answered? Give me a percentage. Wie viele deiner Gebete, die du in den letzten 10 Jahren in deinem christlichen Leben gebetet hast, wurden beantwortet? Sag mir einen Prozentsatz. Before he could even think, his wife bursted something out. Und bevor er überhaupt nachdenken konnte, hat seine Frau gerade etwas gesagt. Oh my God, hardly any. Und sie sagte, oh mein Gott, fast keine. She was very honest. Sie war so ehrlich. You know, he was so embarrassed. Und es war ihm so peinlich, er war so beschämt. Weil es war seine eigene Frau, die bewiesen hat, dass das, was er lehrt, nicht stimmt und was ich sage, Sinn macht. So, if what you have been teaching, it didn't work even in the life of your own wife. Und da habe ich gesagt, also wenn das, was du gelehrt hast, nicht funktioniert, sogar im Leben deiner Frau nicht. At least willing to try. What I have been teaching. Wieso bist du nicht wenigstens bereit auszuprobieren, was ich gelehrt habe? The prayer life changes. Und dann können wir sehen, ob das Gebetsleben sich verändert. I define prayer. Und seht ihr, so ist es, wie ich Gebet definiere. Aligning my heart with God's heart. Mein Herz auf Gottes Herz ausrichten. That's how every single one of your prayers will be answered. Yeah. Und das ist die Art und Weise, wie jedes einzelne deiner Gebete beantwortet werden. 6 years ago, vor 6 Jahren, I was in my room in Guyana, where we lived. War ich in Guyana, in unserer Wohnung, wo wir lebten. I was in my office. Und ich war in meinem Büro. I was ironing. Und meine Frau war am Bügeln. So the hope in the living room. Im Wohnzimmer. And I suddenly thought, I need to ask her something. Und ich habe auf einmal gedacht, ich möchte sie was fragen. Oh. You know, everybody knows my wife. Weil alle, die meine Frau kennen, is so non-religious and so honest, it's incredible. Die wissen, dass Debbie überhaupt nicht religiös ist und so ehrlich, unglaublich. Fast wie Daniel. That's why Daniel likes her so much. But she likes him so much. Und deshalb mag sie Daniel so und Daniel mag sie so. Yeah. So I left the office and I said to her. Also ich bin aus meinem Büro raus und habe ihr gesagt, really, very quickly tell me something. Ich habe gesagt, Liebling, kannst du mir schnell etwas sagen? How much, what percentage of all of my prayer lives, of all of my prayers are being answered? Was ist der Prozentsatz von den Antworten, die ich auf alle meine Gebete gekriegt habe? Und sie hat mich angeschaut, sie hat nachgedacht und hat gesagt, why? I would say 99%. Ja, ich denke 99%. Well, that's, I think it's pretty good. Wow, ich denke, das ist nicht schlecht. Do you know why? Because I found the key to answer prayer. Wisst ihr wieso? Ich habe einen Schlüssel gefunden, wie man seine Gebete beantwortet kriegt. Not trying to convince God to give you something. Indem man nicht versucht, Gott davon zu überzeugen, etwas zu geben. God convince your heart of what is on His heart. Aber lass Gott dein Herz davon überzeugen, von dem, was auf seinem Herzen ist. So what happens when you align your heart with God's heart and call this? Also was passiert, wenn du dein Herz mit dem Herz Gottes in Einklang bringst und das Gebet nennst? Dann wird alles, was auf deinem Herz ist, beantwortet sein, weil es in seinem Herz geboren wurde. Also seht ihr, im neuen Bund, im vollbrachten Werk am Kreuz, ist alles eine Antwort. And we prayed like that. Im alten Bund haben wir wie folgt gebetet. I talk to God, God responds. Ich habe gebetet und Gott hat geantwortet. The new covenant, prayer is very different. Aber im neuen Bund ist das Gebet, funktioniert das Gebet ganz anders. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. God communicates this to my heart. Und Gott kommuniziert das zu meinem Herzen. And I respond. Und ich antworte darauf. Und was passiert dann? I just always happen. As coisas... Die Dinge passieren einfach. So, do money for the children or the orphanage? Also muss ich Gott dafür bitten, dass er für Finanzen für die Kinder in den Waisenhäusern sorgt? Nein. Also wieso haben wir denn das Geld? Weil wenn ich Finanzen gebrauche, benötige, dann bete ich. Aber ich bete nicht so, wie die meisten Christen beten in diesen Situationen. Sondern ich beruhige mein Herz. Ich lasse mein Herz ruhig werden. Das ist das Erste, was du tun musst. Dein Herz ruhig werden lassen. Und dann das Herz mit Gottes Herz in Einklang zu bringen. Und da ist das Herz Gottes. Psalm 68:10. Out of my goodness I provide for the poor. In deiner Güte hast du, Gott, für die Armen gesorgt. Also Psalm 68:11 im Deutschen. Und was passiert dann? Wenn ich das Herz Gottes so spüre, für diese Kinder, und wenn ich da diese Güte Gottes vor Augen habe, und mein Herz mit Gottes Herz im Einklang ist, wie wird dann unser Gebet sein? Vater, danke. Du bist so gut. Du sorgst dich um diese Kinder. Wow, wie kommt all das Geld auf mein Konto? Seht ihr? Jesaja 65, Vers 24 sagt Folgendes. Weißt du, was dort steht? Ist ein wunderschöner Vers. Pode abrir aí. Before. Ehe sie rufen, will ich antworten. Und so ist es, wie jedes einzelne Gebet beantwortet sein wird. Weil dein Herz im Einklang ist mit Gottes Herz. Jesaja 65, 24. Er wird jetzt gerade lesen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Ist das nicht wunderschön? Gebet ist genial, Leute. Es macht Spaß. Aber religiöse Gebete sind sehr anstrengend. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können heute.